Für den Rundfunk gibt es nur einen Märchenerzähler. Das ist der Reporter. Der erzählt uns das große Märchen unserer Zeit. Das ist gut. Aber geben wir uns keiner Täuschung hin, die Entwicklung des Radios ist an das Wirtschaftliche gebunden. Wer ernsthaft und verantwortlich arbeitet, muss in der heutigen äußerst schweren Lebenssituation die Möglichkeit sehen, dass seine Arbeit auch ihren Lohn findet. Hierzu sind die bestehenden Tarifverträge, die sich nicht auf Originalwerke des Rundfunks beziehen, nicht ausreichend.